بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Allahs Preisen und Heil sind auf Gesandten Muhammad. Und liebe Geschwister, das wahrhaftigste Wort ist das Wort Allahs, und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen, und jede Neuerung ist eine Bid'a, und jede Bid'a ist eine Dalala, ein Irrtum, und jede Dalala führt in die Hölle. Die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten und bei denen wir bitten, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns vom Verständnis den nötigen Anteil gibt, damit wir diese Verse verstehen, sind die Verse 33 bis 37 von Surat Al-Imran. Und ich lese die Übersetzung direkt vor und sage: Gewiss, Allah hat Adam und Nuh und die Sippe Ibrahims und die Sippe Imrans vor den anderen wilden Bewohnern auserwählt, eine der anderen Nachkommenschaft. Und Allah ist allhörend und allwissend. Als Imrans Frau sagte: Mein Herr, ich gelobe dir, was in meinem Mutterleib ist, für deinen Dienst freigestellt, so nimm es an von mir, du bist ja der Allhörende und der Allwissende. Und als sie sie dann zur Welt gebracht hatte, sagte sie: Mein Herr, ich habe ein Mädchen zur Welt gebracht. Und Allah wusste sehr wohl, was sie zur Welt gebracht hatte. Und der Knabe ist nicht wie das Mädchen. Ich habe sie Maryam genannt, und ich stelle sie und ihre Nachkommenschaft unter deinen Schutz vor dem gesteinigten Satan. Da nahm ihr Herr sie auf gütigste Art an und ließ sie auf schöne Weise heranwachsen und gab sie Zakaria zur Betreuung. Jedes Mal, wenn Zakaria zu ihr in die Zelle trat, fand er bei ihr Versorgung. Er sagte: O Maryam, woher hast du das? Sie sagte: Es kommt von Allah. Allah versorgt, wen er will, ohne zu berechnen. Diese Sura heißt Surat Al-Imran, und dem Namen Imran, Al-Imran heißt die Familie oder die Sippe von Imran, und diesem Namen begegnen wir in diesem 33. Vers zum ersten Mal, und deswegen haben wir die Erklärung dieses Namens und was damit zusammenhängt auf den heutigen Tag verschoben. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wir haben in den Versen vorher kennengelernt, dass Allah subhanahu wa ta'ala jedem Menschen einen Maßstab gegeben hat, damit er erkennen kann, ob Allah ihn liebt. Denn manche Leute fragen sich: Das, was ich jetzt tue an Gebeten und an Fasten und so weiter und so fort, mag Allah das? Ist Allah mit mir zufrieden? Liebt Allah mich oder nicht? Und die Antwort hat Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Vers gegeben. Und er hat in den Versen, die wir letztes Mal uns angeschaut haben, gegeben. Er sagte: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ. Sprich, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. So liebt euch Allah. Also ist das Zeichen, dass Allah einen liebt, dass man dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgt. Und in dem Maße, wie man ihm folgt, in dem Maße liebt Allah subhanahu wa ta'ala den Diener. Und wenn jemand behauptet, er liebt Allah und betet andere außer Allah an, sei es den Messias oder andere, dann ist seine Behauptung nichtig und ungültig. Denn jede Behauptung muss man beweisen. Jede Behauptung muss man beweisen. Und wir wissen, dass es seitens der Schriftbesitzer, der Juden, der Christen, dass es von ihren Seiten ein bisschen einen gewissen Neid gegeben hat, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala diesen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam aus den Kindern Ismaels hat hervorkommen lassen. Wobei Moses vorher und Jesus später und einige Propheten dazwischen alle von Israel abstammen oder abstammten, und zwar von Jakob alaihi salam. Und das war ein Grund, oder das war ein Anlass dafür, dass sie diesen Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht anerkennen wollten als Propheten. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wie er in mehr als einem Vers im Koran uns erklärt hat, er ist derjenige, der bestimmt, wer Prophet ist, und kein Mensch und kein Engel und kein Jinn, niemand kann mitbestimmen, wer der Auserwählte Gottes sein wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmte Menschen, bestimmte Sippen auserwählt, wie er es in diesem Vers uns mitgeteilt hat. Allah subhanahu wa ta'ala hat zum Beispiel Adam auserwählt. Adam. und Nuh, Noah a.s. und die Sippe Ibrahims, Abraham, und die Sippe Imrans, also Imran selbst, hat er vor allen anderen Weltenbewohnern, vor allen anderen Menschen auserwählt. Und die Auserwählung, wie sieht sie aus? Die Auserwählung Adams ist offensichtlich, er ist der erste Mensch, den Allah erschaffen hat. Und das ist eine Auszeichnung für ihn. Er ist der erste Mensch, den es überhaupt gegeben hat. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala direkt mit ihm geredet. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn mit seinen beiden eigenen Händen erschaffen. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala den Engeln angeordnet, dass sie sich vor Adam niederwerfen sollen. Und was sie auch getan haben. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala selbst Seele eingehaucht in Adam alayhi salatu wassalam. Und dies sind alles Vorzüglichkeiten, die für Adam gelten und die für andere Menschen eben nicht gegolten haben. Außer zum Beispiel das mit der Seele, auch eine Auszeichnung von Isa alayhi salam. Dann Nuh alayhi salam, Noah, wie sieht seine Auszeichnung aus? Er ist der erste Gesandte. Nachdem Adam a.s. der erste Prophet war, der erste Nabi, also jemand, mit dem Allah subhanahu, dem Allah Offenbarung eingegeben hat, so ist der Noah a.s. der erste Gesandte, der zu einem Volk gesandt worden ist, um sie vom Irrweg des Götzendienstes wieder zum Tauhid zurückzubringen. Dann ist Noah a.s. ist der zweite Vater der Menschheit. Nachdem Adam der erste Vater der Menschheit war und dann irgendwann mal ein Volk aufgetaucht ist, das angefangen hat, Götter neben Allah anzubeten, und dann Noah zu ihnen gesandt worden ist und Noah unter ihnen eine Weile verhielt verweilte und sie nicht an ihn glauben wollten, so hat Allah subhanahu wa ta'ala sie alle vernichtet durch sein Dua gegen seine Feinde, und so hat sie alle die Sintflut getroffen und niemand von ihnen ist übrig geblieben. Und Allah sagte darüber: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ, und wir machten seine Nachkommenschaft zu den übrig gebliebenen. Und wir machten seine Nachkommenschaft zu den übrig gebliebenen, was darauf hinweist, dass Adam, dass Nuh a.s. der zweite Vater der Menschheit ist. Dann eine Auszeichnung von Nuh a.s. Er hat, wie Allah im Koran uns ausdrücklich erwähnt hat, eine Lebenszeit auf dieser Erde verbracht von sage und schreibe 950 Jahren. Allah sagte im Koran 1000 Jahre weniger 50. Also 950 Jahre alt ist er geworden. Und was für eine Geduld muss er denn gehabt haben bei der Da'wah zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und er wurde dann eben errettet auf dem Schiff mit denjenigen, die mit ihm waren. Und das ist auch eine Auszeichnung für ihn alayhi salam. Abraham, auf Arabisch Ibrahim oder Ibrahim alayhi salam, hat auch einige Sachen, mit denen er ausgezeichnet worden ist. Man bezeichnet ihn als Abul Anbiya, den Vater der Propheten. Und eine weitere edle Sache ist, dass er derjenige Mensch ist, der Muhammad sallallahu alaihi wasallam am ähnlichsten aussieht wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann das Prophetentum ist seit Abraham, so vielleicht wir wissen, nur in der Nachkommenschaft von Abraham aufgetreten. Alle Propheten nach Abraham, sei es Ismail oder Ishaq oder Jakob oder Musa oder Dawud oder Suleiman oder Isa oder Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder die Propheten, die wir heute kennenlernen werden, alle sind in der Nachkommenschaft von Ibrahim a.s. aufgetaucht. Und eine der größten Auszeichnungen von Ibrahim ist, dass der gewaltigste aller Propheten, der Gesandte Allahs Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auch einer seiner Nachkommenschaft ist. Wie sieht die Auszeichnung der Sippe Imrans aus? Al-Imran, die Familie von Imran oder die Sippe von Imran. In seiner Sippe kommen die edlen Menschen wie Hannah, Maryam und Isa vor, die wir heute inshallah zum Teil kennenlernen werden. Das ist die Auswählung Allah subhanahu wa ta'ala. Und warum hat er in diesem Fall die Sippe Ibrahims erwähnt und die Sippe von Imran erwähnt, obwohl die Sippe von Imran abstammt von der Sippe von Ibrahim, zweifellos. Und die Sippe von Ibrahim stammt ab von der Sippe von Nuh und die Nuh stammt ab von Adam. Dies zur Betonung, und besonders bei der ist entscheidend hier die Sippe von Imran, weil Isa a.s. von der Sippe von Imran abstammt und auch seine Mutter. Und wir wissen, dass diese Verse in dem Kontext abgesandt worden sind, wie wir mehrmals erwähnt haben schon, und zwar, dass eine Delegation von christlichen Gelehrten, etwa 60 an der Zahl, zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam nach Medina gekommen sind und mit ihm über den Islam und über das Christentum diskutieren wollten. Und deswegen findet die Familie von Imran hier besondere Erwähnung, damit die Christen wissen, dass wir diese Menschen in unseren Herzen ehren, weil sie Menschen der Wahrhaftigkeit waren und wahrhaftige Menschen waren, ehrliche Menschen waren und gottergebende Menschen waren. Und dass es Muslime waren, Menschen, die nur Allah subhanahu wa ta'ala allein gedient haben. Und diese Menschen hat Allah subhanahu wa ta'ala vor den anderen Menschen auserwählt, subhanahu wa ta'ala. Dann sagt er eine der anderen Nachkommenschaft. Oder noch einmal, wenn hier steht, und die Sippe Imrans vor den anderen Weltenbewohnern auserwählt, eben zu jener Zeit wurde sie auserwählt. Eine der anderen Nachkommenschaft. Das heißt, die einen sind von den anderen. Was heißt das? Die einen gehören zu den anderen. Die einen sind Teil der anderen. Wie wir gesehen haben, Adam, aus ihm kommt Nuh hervor, aus ihm kommt die Sippe von Ibrahim, aus ihm kommt irgendwann die Sippe von Imran hervor. Und die einen sind von den anderen in Bezug auf ihre Niyya, ihre Absichten, die sie haben. In Bezug auf ihre Taten, die sie verrichten. In Bezug auf den Ikhlas, den sie haben. In Bezug auf den Tawhid, den sie haben. Und den Nasab, eben die Herkunft, die Abstammung. Und Allah ist allhörend und allwissend. Und das bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala sehr wohl am besten Bescheid weiß, wer es verdient, Prophet zu sein, oder wen er als angemessen sieht, dass er die Botschaft Allahs an die Menschen weitergibt und dazu auch imstande ist. Als Imrans Frau sagte, das bedeutet, gedenke, als Imrans Frau sagte. Und hier weisen wir noch einmal darauf hin, dass hier steht, Imrans Frau sagte. Wir werden gleich sehen, wer Imran ist, aber warum ist hier der Name nicht ausdrücklich erwähnt? Wir sagen hier das Gleiche wie in Bezug auf Adam a.s. Adam, im Koran, sein Name kommt mehrmals vor. Aber seine Gattin Hawa oder Eva findet niemals Erwähnung in dem Sinne, dass ihr Name erwähnt wird. Und wie wir gesagt haben, weil es zum vollkommenen Charakter eines Mannes gehört, der eine Rira hat, der eifersüchtig ist, und Eifersucht ist Teil der Religion, dass man eifersüchtig ist, dass man möchte nicht, dass, auf keinen Fall möchte man als Mann, dass jemand die Stimme seiner eigenen Frau hört, und auch auf keinen Fall möchte ein Mann, dass jemand über seine eigene Frau redet. Und über, stell dir mal vor, du bist unter anderen Männern und sie reden über deine Frau, heißt meinetwegen Khadija, und sie sagen sie, ah, Khadija hat mir erzählt, Khadija hat das gesagt und so und so fort. Welcher Mann mag das hören? Und ebenso Adam a.s., seine Eifersucht, mag er das auch nicht. Und Imran mag das auch nicht. Und so, Allah subhanahu wa ta'ala lernt uns Anstand. Allah subhanahu wa ta'ala lernt uns Anstand. Wer ist Imran? Wer ist Imran? Jetzt werde ich ein paar Sachen sagen und man muss ein bisschen Aufmerksamkeit schenken. Also sich ein bisschen konzentrieren. Ich würde das gerne aufzeichnen an der Tafel, aber kann ich nicht, jetzt keine Tafel vorhanden. Aber es ist nicht so kompliziert. Es ist nur ein kleiner Stammbaum. Und zwar, Imran war einfach erstmal ein Mann, der abstammt von dieser Sippe Ibrahims. Man sagt, er war ein gelehrter Mann. Und auf jeden Fall haben sie irgendwo da in Jerusalem anscheinend gelebt. Aber Imran, was uns interessiert, man sagt, er war ein gelehrter Mann und er war auf jeden Fall verheiratet mit einer Frau, sie heißt Hanna. Er war verheiratet mit einer Frau, die Hanna heißt. Und diese Hanna, sie ist schwanger geworden mit einem Kind, und sie hat dann später Maryam geboren. Oder Maria geboren, wie wir im Laufe des Textes gleich sehen werden. Also haben wir erstmal Imran und mit seiner Gattin Hanna. Und sie haben die Maria geboren. Und dann haben wir auf der anderen Seite jemanden, der zur gleichen Zeit gelebt hat, am gleichen Ort, und zwar einen Propheten namens Zacharias auf Deutsch. Und dieser Prophet Zacharias war verheiratet mit einer Frau, Man sagt, sie hieß Isha'. Und die Namen sind nicht so interessant. Es ist nicht jetzt im Hadith überliefert worden, dass der Prophet gesagt hat, sie heißen so und so, sondern das kennen wir zum Beispiel aus den Büchern von den Christen und den Juden. Aber die Prophetennamen Zakaria kennen wir mit Sicherheit. Und Zakaria und seine Frau Isha', sie haben einen Sohn geboren, der hieß Yahya, Johannes. Yahya. So, also nochmal, wir haben Zakaria und Isha', sie gebären, oder sage ich jetzt einfach mal Zakaria und seine Frau, und sie gebären einen Sohn, der heißt Yahya, Johannes. Und auf der anderen Seite haben wir Imran und seine Gattin Hanna, sie gebären eine Tochter namens Maryam. Zwischen diesen beiden Kleinfamilien gibt es eine verwandtschaftliche Beziehung. Laut Ibn Kathir sagte, dass die Mehrheit der Tafsir-Gelehrten, der Koran-Exegeten, sie sagen, dass Isha', also die Frau von Zakaria, ist die Schwester von Maryam, von Maria. Also Zakaria, seine Frau ist Isha', und diese Frau Isha' ist die Schwester von der Maria. Wenn von Maria. Ja. Schwester. Und wenn Maria die Schwester von Isha' ist, dann ist sie natürlich gleichzeitig die Tante von Yahya. Johannes, genau. Dann ist sie die Tante von Johannes. Auf Arabisch nennt man es Khala. Also, weil auf Arabisch macht Unterscheidung, ob die Schwester mütterlicherseits war, oder die Tante mütterlicherseits, oder Tante väterlicherseits, genau. Tante väterlicherseits ist Amma, und Tante mütterlicherseits ist Khala. Warum sage ich das? Weil der Prophet s.a.w. das gleich in einem Hadith erwähnt. Also, noch einmal, durch das, was die Mehrheit der Tafsir-Gelehrten sagen, ist die Maria die Tante von Johannes, Yahya. Alles klar? Sehr schön. Und gleichzeitig kann man was sagen? Isa, der Sohn von der Maria, ist somit der Neffe von der Isha', also von Isha', der Neffe von Isha'. Weil Isha', die Frau von Zakaria, ist seine Tante. Okay. Der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith sagte, als er seine Himmelsreise angegangen ist, der Prophet hat so eine Himmelsreise gehabt, und in seiner Himmelsreise hat er ja sallallahu alaihi wasallam mehrere Propheten getroffen. Und unter anderem Yahya und Isa, also unter anderem Johannes und Jesus hat der Prophet Muhammad getroffen. Und er sagt, إِذَا يَحْيَا وَعِيسَى وَهُمَا بْنَا خَالَة. Also er sagt, ich reise da und steige auf und dann sehe ich plötzlich Jesus und Johannes und Jesus, die beiden Söhne von Tanten. Die beiden Söhne von Tanten. Weil Isa, seine Mutter ist Maria und seine Tante ist die Mutter von Johannes. Und umgekehrt genauso. Johannes, Yahya, seine Mutter ist Isha' und die Schwester von Isha' war Maria. Also ist Maria seine Tante ebenso. Okay? Das ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith gesagt hat, die beiden Söhne von zwei Tanten. Die beiden Söhne von zwei Tanten. Okay, es ist nicht wichtig, aber es gibt auch eine zweite Ansicht, die auch sich nicht widerspricht mit dem, was wir gerade unbedingt gesagt haben. Und zwar die zweite Ansicht von Ibn Ishaq und Ibn Jarir, der Imam der Mufassirin, Ibn Hajar, der Imam der Hadith-Gelehrten. Sie sind der Meinung, dass jetzt Konzentration. Vorhin haben wir gesagt, die Frau von Zacharias ist die Schwester von der Maria. Manche sagen, die Frau von Zakaria, die Isha', ist die Schwester von der Mutter von der Maria, von der Hanna. Daraus ergibt sich einfach, das ist fast das gleiche wie gerade eben. Nur dass eben, sie sind dann nicht beide die Söhne von zwei Tanten, sondern sie sind beide die Söhne von zwei Großtanten, einfach eine Generation drüber. Also, wir haben noch einmal, wir haben Hannah als die Urgroßmutter, als die Großmutter von Jesus, ja. Und subhanallah, wenn wir sagen Großmutter von Jesus und Mutter von, das heißt, das ist ein Mensch, ja. Ich meine, das ist klar, ja. Dann, wir haben also seine Großmutter, Hannah, und dann haben wir darunter, Maria. Und darunter haben wir Jesus. Also, die Oma von Jesus ist Hannah. Okay. Und diese Oma, sie hat eine Schwester, sie heißt Isha, genau. Und das ist praktisch seine Großtante. Großtante mütterlicherseits. Ja. Und im Arabischen sagt man Khala, sowohl zu der Tante als auch zur Großtante. Insofern widerspricht sich das nicht. Aber das ist alles nicht sehr entscheidend, das spielt nur eine Rolle, weil später, wo es darum geht, Maria in seine Obhut nehmen soll, da begründet Zakaria es damit, dass er sagt, sie gehört auch zu meiner Verwandtschaft. Es wird nachher diskutiert werden, wer soll Maria in seine Obhut nehmen, sie erziehen, sie aufnehmen. Und er begründet, sie ist doch verwandt mit uns. Er sagt praktisch, ihre Tante ist doch meine Frau. Also lass sie doch lieber, dass ich sie aufnehme in mein Haus. Ja, das ist das Einzige, was uns interessiert. Deswegen ist es relativ egal, ob sie die Großtante ist, ob sie die Söhne von zwei Großtanten sind oder die Söhne von zwei Tanten sind. Das spielt keine Rolle. Was uns interessiert ist, dass als Imrans Frau, die Hannah, schwanger wurde, ist er gestorben, noch ehe sie ihr Kind geboren hat. Also noch ehe Maria auf die Welt gekommen ist, Mariam, ist ihr Vater gestorben. Rahimahullah. Und insofern kam sie als Waisenkind auf die Erde, so wie unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur die Hannah hat anscheinend noch ein bisschen weiter gelebt. Aber im 35. Vers erfahren wir jetzt, als Imrans Frau, also Hannah, die Mutter von Maria oder die Oma von Jesus, sagte: Mein Herr, ich gelobe dir, was in meinem Mutterleib ist, für deinen Dienst freigestellt. So nimm es an von mir, du bist ja der Allhörende und Allwissende. Also was hat die Hannah gemacht? Sie hat ein Gelübde geleistet. Also sie hat Nether gemacht, auf Arabisch Nether. Und diese Art von Gelübde war zu ihrer Zeit, zu ihrem Gesetz offensichtlich erlaubt, sonst hätte sie es nicht gemacht. Und zwar hat sie ein Gelübde geleistet und gesagt: Mein Herr, ich gelobe dir, was in meinem Mutterleib, egal was da drin ist, also egal was für ein Mann daraus kommt, ich verspreche dir, dass er ein Diener für dich sein wird in der Al-Quds Moschee, in der Jerusalem, in der Moschee in Jerusalem, Al-Aqsa Moschee. Und das hat sie versprochen. Deswegen hat sie darum gebeten, natürlich ist ein rechtschaffender Mensch. Aber sie hat ihn freigestellt für Allah subhanahu wa ta'ala, dass er seine ganze Lebensaufgabe wird sein, er wird in der Moschee in Jerusalem Allah subhanahu wa ta'ala dienen und dem Propheten, wer auch immer dort ist für einen Propheten, wird er in seinen Dienst gestellt werden und so weiter und so fort. So nimm es von mir an, du bist ja der Allhörende und Allwissende. Und die, natürlich, sie macht jetzt wieder Tawassul, das heißt, sie versucht durch Allahs Namen Allah näher zu kommen. Also wenn du Allah subhanahu wa ta'ala in einem Bittgebet möchtest, dass er dein Bittgebet erhört, dann ist es angebracht zu sagen: Oh Allah, du bist doch der Allhörende und der Allwissende. Ja? Allhörend, dass du weißt, du hörst mein Gebet, und Allwissende, du kennst, dass ich eine gute Absicht darin habe und du weißt, inshallah, dass es gut ist für mich, und wenn nicht, dann eben will ich das nicht haben und so weiter und so fort. Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Deswegen, diese Namen sind sehr angemessen zu erwähnen. Allwissende, du kennst auch meine Absicht. Subhanahu wa ta'ala, der Allwissende. Nur das Problem war, dass das Kind, was Hannah in sich trug, war kein Mann oder kein Junge, sondern es war ein Mädchen. Und deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala, als sie sie dann zur Welt gebracht hatte, sagte sie, also Hannah, und der Name findet keine Erwähnung im Koran. Das findet man nur in den Tafsir-Büchern überliefert. Als sie sie dann zur Welt gebracht hatte, sagte sie: Mein Herr, ich habe ein Mädchen zur Welt gebracht. Und Allah wusste sehr wohl, was sie zur Welt gebracht hatte. Und der Knabe ist nicht wie das Mädchen. Und ich habe sie Maria, Mariam genannt, und ich stelle sie und ihre Nachkommenschaft unter deinen Schutz vor dem gesteinigten Satan. Also was war ihr Problem? Ihr Problem war, dass offensichtlich in ihrer Scharia, in dem Gesetz damals, war es nicht möglich, dass man jemanden in den Dienst der Moschee stellt, das ein Mädchen war, sondern es musste ein Junge sein. Und sie hatte aber Allah schon versprochen, dass das Kind, was in ihrem Leib ist, für Allah sein wird, in seinen Dienst gestellt wird. Aber dann wurde es ein Mädchen und sie hatte jetzt ein Problem. Wie konnte sie jetzt dieses Gelübde, diesen Nadr, umsetzen? Geht ja gar nicht. Und als sie dann zur Welt gebracht hatte, das ist ein schöner Hinweis darauf, wenn Maria a.s. als ein Baby auf die Welt kommt, dann kann sie auch nicht die Mutter Gottes sein. Ich meine, der eine ist kein Sohn Gottes, der andere ist auch keine Mutter dann von ihm, weil die beiden sind geboren worden. Und die Hanna sagte, mein Herr, weil sie traurig ist, dass sie den Nadr, das Gelübde nicht umsetzen kann, erfüllen kann. Mein Herr, ich habe, weil wenn man ein Gelübde leistet, man muss es erfüllen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wer ein Gelübde leistet, dass er Allah gehorchen wird, also irgendwas leisten wird, was eine gehorsame Angelegenheit ist, und du irgendwas versprichst Allah zu tun, was Gutes ist, dann musst du es auch ausfüllen. Dann musst du es auch, wenn du solche Allah versprichst, wenn mir ein Kind geboren wird, dann faste ich für ihn einen freiwilligen Tag zum Beispiel. Ja? Diese Form von Gelübde sind nicht erwünscht im Islam. Aber wenn man das macht, weil ich meine, ob du das machst oder nicht, Allah wird sowieso dir das Kind geben oder nicht geben, unabhängig davon, ob du fastest oder nicht fastest. Und Allah braucht dein Fasten nicht, sondern Allah ist barmherziger als so. Du kannst Allah bitten, Allah gib mir, ohne dass du ihm sagst, ich faste für dich. Aber was du machen kannst, ist umgekehrt. Du kannst sagen, ich faste, und dann sagst du, Allah, aufgrund meines Fastens, schenke mir das und das. Das kannst du machen. Auf jeden Fall, wenn man ein Gelübde geleistet hat, was halal ist, dann muss man es umsetzen. Und der Prophet sagte, وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِيهِ. Und wer ein Gelübde leistet, Allah gegenüber ungehorsam zu sein, irgendeine Sünde zu begehen, dann soll er das nicht tun. Das ist also verboten umzusetzen. Aber was sollte sie machen? Sie will es umsetzen, sie kann es nicht umsetzen. Und sie sagt, mein Herr, ich habe ein Mädchen zur Welt gebracht und kann deswegen nicht erfüllen. Und Allah wusste aber sehr wohl, was sie zur Welt gebracht hat. Denn Allah wusste das schon, bevor sie es geboren wurde. Aber sie wusste es erst, als es geboren wurde. Alayhi salam. Tayyib. Dann, dadurch, dass sie sagt, und Allah wusste sehr wohl, was sie zur Welt gebracht hatte, dieser Vers kann auch anders gelesen werden. Und zwar in der Qira'a von Ibn Amr und Shu'bah und Ya'qub heißt es, Wallahu a'lamu bima wada'tu. Also hier auf Arabisch, in der Lesart der meisten Koranleser heißt es, Wallahu a'lamu bima wada'tu. Und Allah wusste sehr wohl Bescheid, was sie zur Welt gebracht hatte. Und in der anderen Leser heißt es, Wallahu a'lamu bima wada'tu. Und Allah weiß am besten Bescheid, was ich zur Welt gebracht hatte. Und nach dieser Lesart, in dieser betont Maria, betont Hanna, alayhi salam, dass ihren Glauben an die Eigenschaft Allahs, der Allwissenheit. Na, weil sie weiß, Allah weiß alles Bescheid, über alles Bescheid. Und der Knabe ist nicht wie das Mädchen. Und diese Aussage kann sein von Allah subhanahu wa ta'ala und kann sein von Hanna selbst. Wenn es von Hanna selbst ist, sie weiß, das Knabe ist nicht wie das Mädchen. Ein Knabe hätte man in den Dienst Gottes stellen können, für ewig, aber ein Mädchen geht eben nicht. Und der Knabe, aber Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, der Knabe, von dem sie sich lediglich erhoffte, dass er ein Moscheediener sein wird, ist nicht wie Maria, die zu einem Zeichen für die Menschen gemacht worden ist. Also sie wollte lediglich einen Jungen haben, den sie in den Dienst von dem Propheten Zakaria stellt in der Moschee. Aber Allah subhanahu wa ta'ala zeigt hier, es gibt auch Besseres als so etwas. Er will ihr eine bessere Tat leisten, Allah subhanahu wa ta'ala. Er will ihr ein Mädchen schenken, die ein Zeichen für die Weltbewohner sein wird. Nicht nur sie, sondern auch ihr Sohn. Allah sagte, وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Und wir haben sie und ihren Sohn zu einem Zeichen für die Weltenbewohner gemacht, zu einem Wunder oder zu einem Zeichen für die Weltenbewohner gemacht. Insofern ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala für sie vorhatte, besser als das, was sie sich gewünscht hatte. Alayhi salam. Okay, und da ist auch ein Hinweis darauf, dass allgemein der Knabe ist nicht wie das Mädchen, weil man wünscht sich lieber einen Jungen, weil ein Junge im Allgemeinen meistens rechtschaffener ist und mit man ihm anscheinend mehr anfangen kann. Wie in diesem Fall, sie wollte ihn in den Dienst stellen, in den Moscheedienst stellen für Zakaria a.s. Und was sollte sie mit Maria machen? Aber sie sagte als Gegenleistung, ich habe sie Mariam genannt. Sie hat sie Mariam genannt. Warum nicht ihr Vater? Also warum nicht der Vater von Maria? Weil der ist schon gestorben, haben wir gesagt. Ja. Und diesen Vers ist ein Hinweis darauf, dass eine Mutter darf ihrem Kind ihr Namen geben, solange der Vater damit einverstanden ist. Und natürlich, klar, es muss auch mit den islamischen Gesetzen übereinstimmen, den Namen, den man auswählt. Aber eine Mutter darf ihrem Kind einen Namen geben, solange der Vater damit einverstanden ist. Und man darf auch das Kind schon benennen, nach der Geburt direkt oder vor der Geburt. Denn unser Prophet Muhammad hat auch sein Kind seinen Namen gegeben, sobald er geboren wurde, Ibrahim a.s. oder radiallahu anhu. Und Maryam bedeutet Dienerin des Herrn. Also so, dadurch wollte sie das ausgleichen. Ich habe sie Dienerin des Herrn genannt, wie sie eigentlich vorhatte, in Wirklichkeit für den Knaben. Ich habe sie Maria genannt und ich stelle sie und ihre Nachkommenschaft unter deinen Schutz vor dem gesteinigten Satan. Dieses Bittgebet von ihr, a.s., wurde sicherlich erhört. Und ich stelle sie und ihre Nachkommenschaft unter deinen Schutz vor dem gesteinigten Satan. Oder anders ausgedrückt, ich bitte dich, oh Allah, beschütze sie, also Maria, und ihre Nachkommenschaft vor dem gesteinigten Satan. Und was ist die Nachkommenschaft von Maria? Es gibt bis an den heutigen Tag nur eine einzige Nachkommenschaft von Maria. Und das ist Jesus, alayhi salatu wassalam, der Messias, al-Masih Isa. Über diesen Vers sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith bei al-Bukhari und bei Muslim, bei Ahmad, ma min bani Adam mauludin illa yamassuhu ash-shaytan hina yulad fayastahillu sarikhan min massi ash-shaytan ghayru Maryam wa ibnaha ثم يقول أبو هريرة وإني أعيدها وذريتها من الشيطان الرجيم. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, jeder der Söhne Adams, der geboren wird, also jedes Kind, wenn es geboren wird, wird vom Shaitan berührt, wenn es zur Welt kommt. Und dann fängt es an zu schreien. Aufgrund der Berührung des Shaitan. Außer Maria und ihrem Sohn. Und dann las Abu Huraira radiallahu anhu den Vers vor und ich stelle sie und ihre Nachkommenschaft unter deinen Schutz vor dem gesteinigten Satan. Also selbst vor dieser Berührung des Shaitan, vor dem kein einziges Kind geschützt wurde, selbst vor dieser Sache wurde Maria und ihr Sohn Isa geschützt. Und sie haben eben nicht geschrien, als sie auf die Welt gekommen sind. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Tayyib. Da nahm ihr Herr sie auf gütigste Art an und ließ sie auf schönste Weise heranwachsen. Das ist eine Belohnung für Maria a.s. und eine edle Sache für sie, denn normalerweise als Nadr, als Gelübde, würde nur ein Knabe angenommen werden, aber sie, Allah hat jetzt auch ein Mädchen für sie angenommen, auf gütigste Art und Weise als Nadr angenommen und ließ sie auf schöne Weise, das heißt im Aussehen, im Charakter, im Körper heranwachsen, gesund, und gab sie Zakaria zur Betreuung. Auf Arabisch heißt es, und gab sie Zakaria zur Betreuung. وَكَفَّلَهَا Zakaria. Und gab sie Zakaria zur Betreuung. Und in der anderen Lesart, außer von den Kofiyin, heißt es, وَكَفَّلَهَا Zakaria. Das heißt, und Zakaria nahm sie in seine Obhut. Und Zakaria nahm sie in seine Obhut. Oder wer gab sie Zakaria zur Betreuung nach der ersten Lesart? Entweder Allah subhanahu wa ta'ala oder Maria kann sein, sie hat sie Zakaria zur Betreuung gegeben. Und warum hat sie Zakaria zur Betreuung gegeben? Weil es war der Prophet damals. Also was gibt es besser, als dass du dein Kind einem Propheten gibst, der es erzieht. Und deswegen, es gibt keine bessere Sache als dies. Na. Jedes Mal, wenn Zakaria, übrigens Zakaria auf Arabisch, kann man beides sagen. Kann man sagen Zakaria oder Zakaria mit Hamza am Ende. Also Zakaria oder Zakaria, beides ist korrekt und überliefert im Koran und außerhalb. Jedes Mal, wenn Zakaria zu ihr in die Zelle trat, das heißt, wenn dieser Prophet zu ihr in die Zelle trat, die Zelle, ihre Zelle, ihr Mihrab ist ihr Gebetsplatz an der Moschee, weil zu Hause geht's nicht. Also offensichtlich, weil sie ja ihr Gelübde gelassen hat. Und sie wollte ihr Sohn ihr, oder ihr Kind opfern für die Moschee, also durfte sie auch dann nicht zu Hause verweilen, sondern sie bekam einen extra Ort an der Moschee in Jerusalem. Jedes Mal, wenn Zakaria zu ihr in die Zelle trat, fand er bei ihr Versorgung vor. Also Rizq, was zu essen, was zu trinken, was sie brauchte, war da. Er sagte, O Maryam, O Maria, woher hast du das? Sie sagte, es kommt von Allah. Allah versorgt, wen er will, zu berechnen. Allah versorgt, wen er will, zu berechnen. Ohne zu berechnen. Es kommt von Allah. Allah versorgt, wen er will, ohne zu berechnen. Und es ist überliefert in den Tafsir-Büchern, dass sie, alayhi salam, zur Winterzeit Früchte vorfand, die eigentlich nur im Sommer wachsen, und im Sommer Früchte vorfand, die eigentlich nur im Winter wachsen. Und all dies ist auf jeden Fall, hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran nicht näher erläutert, aber was uns ausreicht und genügt, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie versorgt hat, auf eine Art und Weise, von der wir nichts wissen. Auf jeden Fall auf ungewöhnliche Art und Weise, eine Art Karama für sie, Karama ist ein, eigentlich benutzt man das Wort Karama für ein Wunder, das geschieht für Personen, die keine Propheten sind, sondern Personen gemeint sind hier, die Allah nahestehen sind, also rechtschaffene Menschen. Wenn einem rechtschaffenden Menschen irgendetwas passiert, was wundersam ist, gegen die Naturgesetze geht, wenn man das Wort Naturgesetz überhaupt sagen darf, dann nennt man das Karama. Und ansonsten, wenn es auf einen Propheten geht, dann sagt man Mu'jiza. Das ist der feine Unterschied. Und das war eine Karama für sie, nach der Ansicht, dass eben, weil sie war ja auch noch klein und ist aufgewachsen, sie ist also eine Karama für sie. Und Allah subhanahu wa ta'ala versorgt, wen er will, ohne zu berechnen. Und daraufhin hat Zakaria a.s. sich sofort aufgemacht. Noch in diesem Moment hat er angefangen, sofort Gott zu beten, denn er war schon ein alter Mann und wollte selbst noch Kinder haben. Und in diesem Moment merkt er, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er will, macht er, was er will. Und er braucht Allah nur darum bitten, dann wird er auch ein Kind bekommen. Denn zu diesem Zeitpunkt war Yahya, sein Sohn, der Sohn von Zakaria, also Johannes, war noch gar nicht geboren und seine Frau war auch noch nicht schwanger. Aber er hat sich das gewünscht und da hat er gemerkt, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu allem imstande ist und hat sich dann aufgemacht, Allah anzubeten deswegen. Und Allah weiß am besten Bescheid. Sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.